Hey Leute, my turn. Ich bin an der Reihe. So, as Matthäus already said, wie Matthäus schon sagte, war er aufgeregt, als ich sagte, dass wir dies machen werden, und so war auch ich aufgeregt. I was impressed with Daniel's translation. Ich bin beeindruckt, wie Daniel übersetzt. I'm so glad I asked him and I'm not translating it. Ich bin so froh, dass ich ihn gefragt habe und nicht ich übersetze. So, what is the goal of this whole series? Was ist das Ziel dieser Serie? The goal is to teach you how you can live a life with Jesus. Das Ziel ist, wie du ein Leben mit Jesus leben kannst. And how you can in your daily life establish this good habit. Wie du in deinem täglichen Leben diese gute Gewohnheit entwickeln kannst. A lot of people don't even know how to do that. Viele Menschen wissen nicht einmal, wie man das macht. So it's a key. Es ist ein Schlüssel. So how do you develop this relationship with God? Wie kannst du so eine Beziehung mit Gott aufbauen? Now, during my teaching, während ich unterrichte, I'm going to on purpose repeat several things. Werde ich absichtlich verschiedene Dinge wiederholen? So when I repeat them, don't get offended. Just remember, I do them on purpose. Wenn ich sie wiederhole, ärgere dich nicht. Denke daran, dass ich es absichtlich mache. Do you know from whom I learned it? Weißt du, von wem ich es gelernt habe? Paulus. You know the scripture, don't you? He says, for me to repeat the same thing is not tedious, but for you it's necessary. Er sagt, die gleichen Dinge zu wiederholen verdrießt mich nicht, aber für dich ist es notwendig. So I do the two. Also mache ich es auch. All right. So here is the thing that I want to share. I do a lot of practical stuff. Hier ist, was ich teilen will. Ich werde viel Praktisches machen. Because like this been my own journey. Das war mein eigener Weg. The first thing I want you to really understand is this. Das erste ist, ich will, dass du Folgendes verstehst. People take 1 Thessalonians chapter 5, you know, pray without ceasing. Menschen nehmen 1. Thessaloniker 5, betet ohne Unterlass. And they try to figure that one out. Und sie versuchen dies zu verstehen, dies herauszufinden. Let me tell you something about this scripture. Lass mich dir etwas über diese Stelle sagen. It's my honest belief. Mein ehrlicher Glaube ist, that unless you have a set hour set aside to pray, außer du hast eine feste Stunde, die du zum Beten reserviert hast, you will never have this time of like lifestyle of prayer without ceasing. Wirst du nie diesen Lebensstil haben, ohne Unterlass zu beten. I'm very strong on discipline. Ich bin sehr stark diszipliniert. So I believe every Christian needs to be disciplined in spiritual things. Ich glaube, dass jeder Christ in spirituellen Dingen diszipliniert sein sollte. One of them is your quiet time. Eines davon ist deine stille Zeit. How are you not going to have time separated with Jesus in the morning, but expect throughout the whole day you're connected with him? It doesn't make sense to me. Wenn du dir nicht am Morgen Zeit für Jesus nimmst, aber du erwartest, dass du den ganzen Tag mit ihm in Verbindung stehst, das ergibt für mich keinen Sinn. I've established the habit of spending time with Jesus every morning, maybe 50 years ago. Ich habe die Gewohnheit entwickelt, jeden Morgen Zeit mit Jesus zu haben, vor vielleicht 50 Jahren. When I was a boy, starting to come into teenage years. Wenn ich ein Junge war und in die Teenagerjahre kam. And you know, in the last 50 years, there are very few days that I've actually missed. In den letzten 50 Jahren gibt es wenige Tage, an denen ich es ausfallen ließ. So here, I'm going to talk first about powerful habits. Erstens spreche ich über machtvolle Gewohnheiten. You know, I am a great believer in establishing habits. Ich glaube fest daran, dass man sich Gewohnheiten aneignen sollte. Once you establish the habit, it's easy. Wenn du die Gewohnheit eingeübt hast, ist es leicht. In the beginning, it's more hard. Am Anfang ist es schwer. Like for me, is it hard to get up in the morning and spend time in my quiet time? No, it's a habit. Ist es für mich schwer, am Morgen aufzustehen und mit Jesus Zeit zu verbringen? Nein, es ist eine Gewohnheit. Today it's a habit. Heute ist es eine Gewohnheit. It's like going to the gym. Wie zum Training gehen. People who don't go to the gym regularly find it impossible to establish the habit. Menschen, die nicht regelmäßig zum Training gehen, finden es schwer, eine Gewohnheit aufzubauen. Once they push through and actually establish the habit, they can't even imagine without going to the gym. Wenn sie sich mal durchgebissen haben und die Gewohnheit eingeübt ist, können sie es sich nicht einmal mehr vorstellen, nicht zum Training zu gehen. So I'm going to talk about 3 of these very important habits. Ich spreche über 3 sehr wichtige Gewohnheiten. Read and meditate. Erstens lesen und meditieren. This is so, so, so important. Das ist so, so, so wichtig. You know, listen to me, my friend. You have to read the Word of God and meditate on the Word of God in your time with Jesus. Hör zu, mein Freund. Du musst in deiner Zeit mit Jesus das Wort Gottes lesen und darüber meditieren. I will talk a little bit more about this later. Ich werde später darüber noch mehr sagen. How do you make it happen practically? Where do you read? What do you read? How do you read? Wie machst du es praktisch? Wo liest du? Wie? Was liest du? But establish this habit first. Doch baue zuerst diese Gewohnheit auf. I will read and I will meditate on what God speaks to me through him. Ich lese und meditiere darüber, was Gott durch sein Wort zu mir sagt. Now look at the second one. That should be obvious, but maybe it's not for everybody. Schau den zweiten Punkt an. Das sollte offensichtlich sein, jedoch wird es nicht für jedermann sein. We are talking about your quiet time. Wir sprechen über deine stille Zeit mit Gott. Okay, so that's your time with Jesus. Deine Zeit mit Jesus. Secondly, expose yourself to God. Zweitens, offenbare, öffne dich selber Gott. What? Expose myself to God? Was? Mich selber Gott offenbaren? I'm going to let Matthäus write down so he won't get distracted. Ich lasse Matthäus aufschreiben, damit er nicht abgelenkt ist. You know, what do you mean expose yourself to God actually? Was meine ich damit? Sich Gott öffnen, offenbaren. This first one can become a religious activity. Das erste kann zu einer religiösen Aktion werden. There are people who are not even Christians who spend every day reading and meditating the Bible. Es gibt Menschen, die nicht einmal Christen sind und jeden Tag ihre Bibel lesen und meditieren. You know, there are people who are like Jehovah's Witnesses who don't even have salvation, yet they read and meditate every day. Es gibt Menschen wie die Zeugen Jehovas, die nicht einmal die Errettung haben und doch lesen und meditieren sie jeden Tag. There are Jewish rabbis who do that and don't have no experience with God. Es gibt jüdische Rabbiner, die das machen, sie haben keine Erfahrung mit Gott. That's why after the first step, you've got to expose yourself. You've got to completely open yourself to God. Deswegen musst du dich nach dem ersten Punkt Gott vollkommen öffnen, dich ihm offenbaren. Otherwise, this can even be dangerous and counterproductive. Andererseits kann dies sogar gefährlich und kontraproduktiv werden. So how do you do this practically? Wie machst du das praktisch? God, I'm here. Gott, ich bin hier. I open my heart to you. Ich öffne dir mein Herz. Search me. Erforsche mich. Look what's going on inside of me. Schau, was in meinem Innern ist. I'm not here doing a religious activity. I'm here to open myself completely to you. Ich bin nicht hier, um eine religiöse Übung zu machen. Ich bin hier, um mich ganz dir zu öffnen. This needs to be a connection in intimacy. Dies muss eine intime Verbindung sein. If not, you will have a lot of knowledge in your head, but no life of God. Wenn nicht, wirst du in deinem Kopf viel Wissen haben, jedoch kein Leben von Gott. Third habit I have very strong conviction about. Über die dritte Gewohnheit habe ich eine sehr starke Überzeugung. Teach others. Unterrichte andere. What does it mean to teach others? Was bedeutet es? Reinhard, I'm not a Bible teacher. Reinhard, ich bin kein Bibellehrer. Let me tell you something. Ich erkläre es. Once you've made the habit to read and meditate on the Word of God every day. Wenn du die Gewohnheit hast, jeden Tag das Wort Gottes zu lesen und darüber zu meditieren. Once you expose yourself to God, you open yourself completely and hold nothing back. Wenn du dich Gott zuwendest, du öffnest dich ihm vollkommen und hältst nicht zurück. You will experience God. Wirst du Gott erleben? You will hear his voice. Du wirst seine Stimme hören. Something from the Bible will grip your heart. Etwas von der Bibel wird dein Herz ergreifen. And this is the mistake that we have made. Und das ist der Fehler, den wir gemacht haben. Because oh, how much I hate clericalism. Wie sehr hasse ich Klerikalismus. Because what happens? The clericals are the ones who teach. Weil was passiert? Die Kleriker sind diejenigen, die lehren, die unterrichten. I'm not a pastor, Reinhard. I can't teach anybody. Ich bin kein Pastor, Reinhard. Ich kann niemand unterrichten. You know, when I was a teenager, God said this to me. Als ich ein Teenager war, sagte Gott zu mir, Reinhard, nothing truly belongs to you until you give it away. Reinhard, nichts gehört dir wirklich, bis dass du es weggibst. This gripped my heart so much. Dies hat mein Herz so sehr ergriffen. Look, we like to have our own truth, revelation with God. Keep it in our heart. Wir mögen es, unsere eigene Wahrheit, Offenbarung mit Gott in unserem eigenen Herzen zu behalten. You know what's going to happen? Was passiert? You will become a very fat, overweight, unhealthy sheep. Du wirst ein dickes, übergewichtiges, ungesundes Schaf. That's not good. Das ist nicht gut. So, whatever you experience with God in the first two, you now pass it on. Was du auch immer mit Gott erlebst, in den ersten beiden Punkten, gibst du nun weiter. Today it's easy. Heute ist es leicht. We have Instagram, we have YouTube. Wir haben Instagram, wir haben YouTube. Even if you don't, meet your friends, meet your family, meet your people, say, do you know what God said to me today? Sogar wenn du deine Freunde, deine Familie, deine Leute nicht triffst, kannst du ihnen sagen, weißt du, was Gott mir heute gesagt hast? We post a million things on the social media, what we eat, what we did and who we spoke to, but we don't share what we experienced with God in our quiet time. Wir posten Millionen Dinge auf den sozialen Medien, was wir machen, was wir essen, aber wir teilen nicht mit, was wir mit Gott in unserer Zeit erleben. Once you do this, your own quiet time with God becomes this exciting journey. Wenn du das machst, wird deine stille Zeit mit Gott diese aufregende Reise. It becomes deeply established in your heart, plus it transforms other people. Es entwickelt sich tief in deinem Herzen und zusätzlich verändert es andere Menschen. Nobody is saying you have to stand and teach for half an hour like Matthäus or me. Niemand sagt, dass du eine halbe Stunde wie Matthäus und ich lehren musst. When I say teach, don't get religious about this word. Wenn ich sage unterrichten, werde nicht über dieses Wort religiös. I simply mean this. Ich meine ganz einfach Folgendes. In your time with Jesus, you just experienced something. In deiner Zeit mit Jesus erlebst du etwas. That truth you now share with others. Diese Wahrheit teilst du nun mit anderen. You know, you just talk to your friends. Sprich mit deinen Freunden. You know, Debbie and me love to do that. Debbie und ich lieben das. You know, when we read our Bible many times in our quiet time afterwards we sit and what did he say to you? What did he say to me? Wenn wir die Bibel lesen in unserer stillen Zeit, dann tauschen wir dann auch oft aus. Was hat er zu dir gesagt? Was hat er zu mir gesagt? Do you know, many times I only had the initial revelation. Weißt du, oft hatte ich nur die anfängliche Offenbarung. When I share it with Debbie and then she adds something, it gets bigger and amplified. Wenn ich etwas mit Debbie teile und sie dann ergänzt, dann wird es groß, es wird erweitert. So establish this habit. Eigne dir diese Gewohnheit an. Do you know, here is what I do. Ich mache Folgendes. I share the things in my daily devotional lives. Ich teile meine Sachen in den täglichen Andachten. 4 times a week, otherwise we don't do them. 4-mal die Woche, sonst machen wir das nicht. When I travel, I don't do them. Wenn ich reise, dann mache ich keine Andachten. Do you know what I do? Weißt du, was ich mache? Here to my left is my chair where I hang out with Jesus every day. Hier zu meiner Linken ist der Stuhl, auf dem ich jeden Tag mit Jesus rumhänge. Do you know what I do? Weißt du, was ich mache? Many times, my office is actually here to my right. Das Büro ist gerade hier zu meiner Rechten. So, this is a very long room. Dieser Raum ist sehr lang. I mean huge. Er ist riesig. So I spend my time with Jesus here. Ich habe meine Zeit mit Jesus hier. Then I take my shower, get on with my day. Dann dusche ich und starte meinen Tag. Then I go and sit at my desk. Ich gehe an meinen Schreibtisch und arbeite. Daniel sitzt on the other side of the desk. Daniel sitzt mir am Schreibtisch gegenüber. Many times we are supposed to work at a certain time, but it takes about 20 minutes until he or I can start to work. Oft müssen wir in einer gewissen Zeit arbeiten, aber ich brauche rund 20 Minuten, bis ich mit der Arbeit anfangen kann. You know why? Weißt du warum? I will always do this. Ich mache immer dies. Jeden Tag. When I experience something, I share it. Wenn ich etwas erlebe, dann teile ich es mit. So many times we sit here, Daniel and me, and I share it, he shares, and you know, we share what we've heard from Jesus. Oft sitzen wir hier, Daniel und ich teile mit, er teilt mit, wir teilen einander mit, was wir von Jesus gehört haben. Establish that, it's gonna help you. Eigne es dir an, es wird dir helfen. You know, I'm gonna give you another very important key. Ich gebe dir einen anderen sehr wichtigen Schlüssel. Number one. Nummer eins. Start right. Starte richtig. What does that mean, start right? Was bedeutet das, starte richtig? Look, the way you start your day, it really sets out how the day will be. So wie du den Tag anfängst, bestimmt, definiert, wie dein Tag sein wird. Make a simple decision, you will start the day right. Mache eine einfache Entscheidung, ich will den Tag richtig beginnen. You know, there is no excuse. Es gibt keine Entschuldigung. Because even if you're busy, whatever, you can turn your mind to the Lord. Auch wenn du beschäftigt bist, was auch immer, kannst du deine Gedanken dem Herrn zuwenden, auf den Herrn ausrichten. Here's one thing that's been very, very true for me. Hier ist etwas, das für mich sehr zutreffend war. If I don't do this, my day is not going to be very good. Wenn ich dies nicht mache, wird mein Tag nicht sehr gut. If I get up and take my cell phone and the first thing I do is look all the message, I already start with a certain level of stress that I don't even want. Wenn ich aufstehe, mein Handy nehme und als erstes all die Nachrichten sehe, dann beginne ich den Tag bereits mit einem bestimmten Maß an Stress, was ich gar nicht will. You know why? Weißt du warum? Because most of my messages that I get throughout the day are things that I have to do and resolve. Weil die meisten Nachrichten, die ich tagsüber bekomme, sind Dinge, die ich tun und lösen muss während des ganzen Tages. Do you know the leader of the largest church in the world, David Yonggi Cho? Der Leiter der größten Kirche der Welt, David Yonggi Cho. Yonggi Cho. You know the guy who established the church in Seoul, South Korea, with over a million members. Die Kirche in Südkorea mit 1 Million Mitglieder. His mentor was also my mentor. Sein Mentor war auch mein Mentor. I was very blessed. Ich war sehr gesegnet. And here is what David Yonggi Cho used to say. Hier ist, was David Yonggi Cho zu sagen pflegte. He said, I will not communicate with anybody unless I've spent 3 hours with the Lord. Ich kommuniziere mit niemandem, bevor ich nicht 3 Stunden mit Jesus zusammen verbracht habe. He said, how can I talk with the leaders of the church if I haven't first communicated with the Lord? Wie kann ich mit den Leitern der Kirchen sprechen, wenn ich nicht vorher mit dem Herrn gesprochen habe? So we start our day wrong and then we wonder why throughout the day our life is very complicated. Wir beginnen unseren Tag falsch und dann wundern wir uns, warum tagsüber unser Leben kompliziert ist. So start it right. Starte richtig. Have a time you need and you want, you figure that out with Jesus. Habe eine Zeit, die du brauchst, die du willst, mach das mit Jesus aus. I know how much I decided I need. Ich weiß, wie viel ich jeden Tag brauche. But one thing I have decided that I will start my day. Ich entschied, dass ich meinen Tag richtig beginnen will. That means simply sitting at the feet of Jesus, meditating, learning and listening. Das bedeutet, zu den Füßen Jesu sitzen, meditieren, lernen und zuhören. So this has been one of the first real keys to my own personal success in Christian life. Dies ist mein erster Schlüssel zu meinem eigenen persönlichen wahren Erfolg im christlichen Leben. This is where I get my strength from. This is where I get my direction for the day from. This is where I get my peace from. Hier bekomme ich meine Stärke. Hier bekomme ich meine Ausrichtung für den Tag. Hier kommt mein Frieden her. I remember it was very interesting at the beginning of my when I began to serve Jesus. Ich erinnere mich, als ich anfing, Jesus zu dienen. People actually called me and said you're very religious. Sagten die Leute, dass ich sehr religiös sei. Because many times, you know, people were still playing whatever games at 1 in the morning, and I said, guys, I'm sorry, I'm going to go to bed because I'm going to get up and spend time with Jesus. Yep. Sehr oft spielten die Leute immer noch Spiele, was auch immer, bis 1 Uhr morgens, und ich sagte, Leute, es tut mir leid, ich gehe zu Bett, weil ich aufstehen werde, mit Jesus Zeit zu verbringen. So they said, you're very religious. Sie sagten, du bist sehr religiös. I said, you know, I really don't care what you call me, I need this. Ich sagte, es ist mir egal, wie ihr mich nennt, ich brauche dies. I found in the morning your mind is at peace, you are still like calm. It's the best time to start right. Ich fand, am Morgen ist dein Geist im Frieden, du bist immer noch ruhig. Es ist die beste Zeit, richtig zu beginnen. Look at this one. That's the second secret to my walk with Jesus. Hier ist mein zweites Geheimnis von meinem Weg mit Jesus. Do something naturally impossible. Etwas, das von Natur aus unmöglich ist, machen. What does that have to do with my time with Jesus? Was hat das mit meiner Zeit mit Jesus zu tun? Very simple. They're actually very connected. Sehr einfach. Es hat sehr viel damit zu tun. Faça algo naturalmente impossível. Do something naturally impossible. Why are these things actually connected? Warum sind diese Dinge verbunden? Very simple. Sehr einfach. So I start my day right. Ich starte meinen Tag richtig. I sit at the feet of Jesus. I hear from him. Ich sitze zu Jesu Füßen und höre von ihm. What happens here? Was passiert hier? Here. It's all my strength, my energy, my life source. Hier ist all meine Stärke, meine Energie, meine Lebensquelle. Here is where I show my complete dependence on him. Da zeige ich meine völlige Abhängigkeit von Jesus. If I walk away and only do what I naturally do, this is going to be worthless. Wenn ich weggehe und nur das tue, was ich von Natur aus tue, wird dies wertlos sein. See, these two are completely connected. Diese beiden Punkte sind miteinander verbunden. Because in my time with the Lord, I'm connected. I'm depending on him. In der Zeit mit dem Herrn bin ich verbunden, bin ich abhängig von ihm. Now I walk away through my day and I'm not dependent on him. Dann gehe ich in den Tag hinein und bin nicht mehr von ihm abhängig. Think how this makes little sense. Dies macht keinen Sinn. So for me, these two things are so connected. Diese zwei sind so verbunden. If what happens here does not carry over in my day, then this is what's the whole point of this? Wenn das, was hier passiert, nicht mit in meinen Tag kommt, warum geht es hier dann eigentlich? Then we might as well be monks and go to a monastery, you know? Learn some beer and hang out with God only. Dann können wir genauso gut Mönche sein, in ein Kloster gehen, Bier brauen und nur mit Gott rumrängen. Think about it. Denk darüber nach. So once you understand that here I depend on God, but in my day also. Wenn du verstehst, dass ich hier von Gott abhängig bin, aber auch durch meinen Tag hindurch von ihm abhängig bin. You know, sometimes I literally look for decisions that in the naturally I cannot do just to throw myself on God. Manchmal suche ich nach Entscheidungen, die ich im Natürlichen nicht tun kann, nur um mich Gott hinzugeben, mich Gott hinzuwerfen. So what happens? Was passiert? My day dependent, I keep my day dependent and I go to bed again having been dependent on him. Ich beginne meinen Tag abhängig, ich bin tagsüber von ihm abhängig und ich gehe wieder zu Bett, indem ich von ihm abhängig war und bin. So I said, Jesus, it's been a wonderful day. Ich sage, Jesus, was für ein wundervoller Tag. Wake me up whenever you want to. Wecke mich auf, wann immer du willst. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Good job, Matthäus. Gute Arbeit, Matthäus.